Ein 70-jähriger Buchhalter, erschlagen im Lietzensee-Park in Berlin-Charlottenburg. Katharina Ledermacher, Kriminalkommissarin, hatte ihren Fall. Für ihre männlichen Kollegen in der Gothaer Straße, dem Sitz der Westberliner Kriminalpolizei, war er schon gelöst. Ein Zeuge hatte Luzifers Lieblinge, die Rockerbande, auf dem Weg zum Lietzensee gesehen. Maskierte Banditen rasten in gestohlenen Autos, hupend und schießend durch Berlins Straßen und störten die Ruhe dieser Stadt empfindlich. Unter schwarzes Leder und Masken zusammengehören, schien der Fall klar. Katharina Ledermacher blieb skeptisch. Das Altenheim der Sophie Michelsen, in dem Hermann Brückner ein Zimmer hatte, der Name Bockelmann, den sie dort wiederhörte, die Verbindung, die sie herstellte zwischen Hermann Brückner, dem Buchhalter und früheren Zahlmeister, und Bockelmann, dem Amtsgerichtsrat und früheren Kriegsgerichtsrat, dem Liebhaber lauter klassischer Musik. Die Information, die durch ihre und die Überlegungen ihrer Mitarbeiter Zobel, Gerfried und Wingert Beweiskraft bekam, der schwer verletzte und inzwischen tote Kassierer der überfallenen Bank, hatte einem der maskierten Banditen die Maske heruntergerissen und einen Kunden der Bank erkannt. Der Kunde war der Erschlagene vom Lietzensee-Park. Das alles war ihre Spur im Fall Brückner, war ihr Versuch seiner Auflösung. Nur mit Anstrengung hielt sie oft die Spannung aus, die sich ergab zwischen dem, was sie tat, und dem, was sie erkannt hatte. Wenn ich also die bisherigen Ergebnisse richtig kombiniere, so kommen wir zu folgenden Schlüssen. Erstens. Hermann Brückner muss als Mitglied einer Bande angesehen werden, die unter dem Namen Ozel ihr Stammquartier im Charlottenburger Fass hatte oder hat und sich auf Bankraub spezialisiert hat. Zweitens. Brückner ist offenbar einem internen Gericht dieser Bande zum Opfer gefallen. Vielleicht, weil man ihm übel nahm, bei einem Überfall seine Maske verloren zu haben. Drittens. Alle uns bisher bekannten Tatsachen sprechen dafür, dass die Ozel-Bande identisch ist mit Luzifers Lieblingen. Wir haben die Lieblinge gestern Nacht in ihre Arme getrieben, Frau Ledermacher. Leider haben sie ihre Arme heute früh weit geöffnet und die Lieblinge entfliehen lassen. Ich möchte hier ausdrücklich erklären, wie bedenklich ich eine solche Verhaltensweise finde und dass ich Herrn Oberrat Greppel vorgeschlagen habe, die Ermittlung... Mr. Staatsanwalt. Frau Kollegin, muss doch sehr bitten. Ich halte die Lieblinge und die Ozel-Bande nicht für identisch. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass die Lieblinge gemeinsame Sache mit einem pensionierten Buchhalter machen. Wenn ich aber diesen Fall weiter ermitteln soll, würde mir an einer ständigen Beobachtung des Altenheim Michelsen liegen. Und dafür brauche ich weitere Beamte. So überflüssig wie Ihre Nauheimer Reise. Ich verkenne nicht, dass im Zusammenhang mit dem Verschwinden der Ozel-Akten im Altenheim noch manches geklärt werden muss. Aber das wird ja wohl auch ohne eine derartig aufwendige Maßnahme möglich sein. Dann werde ich also jetzt mal zur Hochschule für Musik fahren. Verstehe ich Sie recht? Sie wollen, um es zu rekapitulieren, nicht davon ausgehen, dass die Ozel-Bande und Luzifers Lieblinge identisch sind? Nein. Und Sie wollen jetzt dienstlich, wie ich doch wohl annehme, zur Hochschule für Musik fahren? Dienstlich, ja. Die musikalische Ausbildung von Kriminalbeamten ist leider mangelhaft. Da muss man gelegentlich Wissenslücken auffüllen. Anschließend fahre ich zu Professor Kreuzner, einem international angesehenen Gerontologen. Vielleicht kann er uns helfen, die Frage zu beantworten, wieso ein 70-jähriger ehemaliger Buchhalter Bankräuber wird. Ja, Tillmann. Augenblick. Ich hol sie gleich. Katharina? Ja? Dein Chef. Schon wieder. Machst du mal einen Tee fertig? Mhm. Der ist was lecker. Oh. Ledermacher, ja? Ja, was gibt's denn, Chef? Ja, Ledermacherin. Gleich wird Gerfried Sie abholen. Ja, Sie müssen sich darum kümmern, wieso ein Dr. Klemm tot in seiner Wohnung liegt. In der Zehlendorfer Sophie-Charlotte-Straße. Nein, Zehlendorf. Ja, es scheint, eine Nachbarin hat einen jungen Mann in schwarzer Lederkleidung das Haus verlassen sehen. Ja. Da ist noch ein zweiter Punkt. Dr. Klemm hat eine Tochter. Ja. Gisela. Woher? Ja, außerdem wurde Klemm ähnlich getötet wie Brückner. Schlag mit einem schweren Gegenstand auf den Hinterkopf. Nein, kein Tico ist Aschenbecher mit Standarte. Ja, ich fürchte, diesmal hat man sich was Neues einfallen lassen. Der Gärtner war's nicht. Ein alter Wiener Witz. Ich weiß. Tag, Dr. Martin. Tag, Frau Lederbach. Ja, also meiner Meinung nach ging Klemm hier in Richtung Spiegel. Vermutlich, um sich eine Zigarette oder eine Zigarre zu holen. Mhm. Da erhielt er von hinten einen wuchtigen Schlag mit der Madonna. Und die, also ich meine die Madonna, die stand hier auf dem Sims neben dem Kamin. Er ist dann aber nicht von vorn gegen den Spiegel gestürzt, sondern in den Knien eingebrochen und rückwärts vor den Kamin gefallen. In dem Schlag muss ziemlich viel Kraft gesteckt haben. Hm. Naja, oder Wut. Ja. Das kommt auch selber raus. Ja, man muss ziemlich weit ausholen, um so viel Kraft in den Schlag zu kriegen, oder? Ja, das schon. Offensichtlich hat Klemm nichts bemerkt. Aber so wie er liegt, er hätte eigentlich im Spiegel sehen können, dass jemand dabei war, ihm von hinten in den Schädel einzuschlagen. Naja, vielleicht hatte Klemm vor dem, wie er am Spiegel sah, keine Angst. Mhm. Sieht ja auch nicht so aus, als ob jemand gewaltsam in das Haus eingedrungen wäre. Ich hätte die Madonna nicht neben dem Kamin aufgestellt. Die muss ja da spröde werden, bei der Hitze. Kein Wunder, dass die bei der ersten ernsthaften Belastung zerbricht. Also ich bin gegangen. Servus. Ja, bis die ganze Fotografie. Frau Rosenmann ist im Flur, Frau Liedermacher. Ja, danke, soll reinkommen. Frau Rosen, bitte. Herr Kommissar, bitte. Frau Rosen. Herr Kommissar, ich möchte gleich richtig stellen. In Wirklichkeit habe ich natürlich kein Röcheln gehört. Ich wohne im Haus nebenan und das Einzige, was ich von Klimsi gehört habe, das ist Giselas Blattspieler. Den habe ich allerdings Tag und Nacht gehört. Gisela ist die Tochter. Ja, Herr Kommissar. Warum haben Sie der Polizei am Telefon gesagt, Sie hätten ein Röcheln gehört? Na, wenn ich sage, ich habe was gesehen, dann kommt keiner. Garantiert. Alte Leute, die allein leben, die bilden sich viel ein. Röcheln ist konkret, auch wenn es unglaubhaft ist. Was haben Sie denn gesehen, Frau Rosen? Alles. Was heißt alles, Frau Rosen? Herr Kommissar, ich kann einfach nicht reden, wenn ich dauernd gefragt werde. Würden Sie Ihre junge Dame vielleicht nahelegen, dass sie mich einmal nicht unterbricht? Geht leider nicht. Diese junge Dame ist meine Vorgesetzte. So? Ja. Ihre Vorgesetzte? Na, nur wundert mich nichts mehr. In einer Welt, in der eine 16-jährige Tochter ihren Vater erschlägt, da ist ja nichts unmöglich. Kann ich mich vielleicht setzen? Ja, aber gern. Okay. Also, liebe Frau Rosen, der Mann muss der Erste sein. Ja, so war es immer und so war es auch gut. Er muss kommandieren können. Glauben Sie mir, junge Frau? Mhm, und weil fast alle Männer Dummköpfe sind, verzeihen Sie, Herr Kommissar, die sich fortwährend gegenseitig für irgendwelche Ideale zugrunde richten wollen, da müssen die Frauen es eben aus dem Hintergrund leiten. Aus dem Hintergrund. Ja. Während die Männer vorne kommandieren. Ihre These hat einiges für sich, allerdings. Allerdings, ja, da wissen die Männer heutzutage gar nicht mehr, was sie eigentlich kommandieren sollen. Ja, da haben Sie recht, junge Frau. Und sehen Sie, das ist das Elend. Sehen Sie, drüben in meinem Wohnzimmer, da sitze ich jeden Abend vorm Fernseher. Und wenn mir was Dummes, was ich da sehe, dann gucke ich das in meinem Blumenfenster direkt hier in dieses Zimmer. Wir können nachher rübergehen, damit Sie sich überzeugen, dass das stimmt, Herr Kommissar. Ja. Und wenn ich Glück habe, dann hat die Haushälterin Ausgang. Dann wird bei Klemms nämlich nicht die Gardine vorgezogen. Frau Rosen, kommt ja, und dann sehe ich Herrn Klemm, wie er hin und her geht, Zigarre raucht und über seine Geschäfte nachdenkt. Aber ich muss ja, das ist sehr lehrreich, so einen Grundstücksmakler zu beobachten, der über seine Geschäfte nachdenkt. Oder er spielt mit Gisela Schach. In letzter Zeit kam das allerdings selten vor, da ist Herr Klemm dauernd auf Reisen gewesen. Wo ist denn Gisela? Wenn der Herr Klemm auf Reisen ist, dann gibt sie nämlich Partys für ihre Freunde. Naja, die jungen Leute sind ja heutzutage sehr ungezwungen. Und sehen Sie, ja, Herr Kommissar, das ist eigentlich eine Bereicherung für alte Menschen. Aus diesem Grunde habe ich auch schon daran gedacht, so ein junges Paar als Untermieter aufzunehmen. Übrigens hat Gisela Orgasmus-Schwierigkeiten mit ihrem Freund. Naja, es ist merkwürdig, junge Frau, nicht wahr? Dass Männer sofort Unbehagen zeigen, wenn von dieser Art Schwierigkeiten die Rede ist. Gisela hat mit ihrem Vater natürlich nicht darüber geredet. Sie hat sich mir anvertraut. Ja. Naja, diese jungen Männer vor Leute, die sind ja auch nicht sehr viel fantasievoller oder zartfühlender als ihre Großväter. Wenn sie auch schwarze Lederjacken und schönen Aufschriften tragen. Ja, was haben Sie gesagt, junge Frau? Ich sagte, darf ich jetzt wieder eine Frage stellen? Ja, das ist überflüssig. Ich antworte schon. Also, ja, Gisela, die hat ihren Vater sehr geliebt. Die war manchmal sehr unglücklich, wenn sie so oft allein mit der Haushälterin in diesem großen Haus da leben musste. Ihre Mutter ist ja vor 10 Jahren gestorben. Und eine andere Frau als die Haushälterin, die habe ich hier nie gesehen. Bitte, Frau Rosen, wenn wir... Klemm hat, wenn er unterwegs war, seiner Tochter jede Woche einen Brief geschrieben. Aber der Gisela war das wohl zu wenig. Die ganze letzte Woche, da lief sie verstört herum. Also ich habe gewusst, Klemm sollte heute zurückkommen. Als ich kurz nach 21 Uhr durchs Blumenfenster herübersehe, da holt Gisela gerade mit irgendwas aus, das sie mit beiden Händen festhält und schlägt es an Dr. Klemm auf den Kopf. Er ist hingefallen und sie ist aus dem Zimmer gerannt und hinaus auf die Straße. Während ich aufgestanden bin, um die Polizei anzurufen, da kam Giselas Freund, der mit der schwarzen Lederjacke, wissen Sie, auf seinem schwarzen Motorrad vorgefahren. Die Dinger machen leider erheblichen Krach. Bei aller Schönheit, die sie zweifellos haben. Gisela ist aufgestiegen und ich habe das Revier angerufen. Frau Rosen, ja, ja, ja, sowas. Frau Rosen. Haben Sie noch eine Frage, Herr Kommissar? Ja. Erkannten Sie Gisela ohne jeden Zweifel, Frau Rosen? Ohne jeden Zweifel, Herr Kommissar. Hm. Ja. Und Sie, junge Frau? Keine Frage mehr? Warum haben Sie nicht gleich die Polizei angerufen? Warum haben Sie nicht versucht, mit Gisela zu reden? Junge Leute, die antworten auf Fragen bekanntlich nur, wenn es ihnen gefällt. Und ich war durchaus nicht sicher, ob es einem Mädchen, das gerade ihren geliebten Vater erschlagen hatte, gefallen würde, darüber einer Nachbarin Rede und Antwort zu stehen. Na, mit anderen Worten, ich beabsichtige noch einige Jahre zu leben. Hm. Wer ist das, junge Frau? Im Moment ja. Tja. Also wir danken Ihnen, Frau Rosen. Wenn es Ihnen recht ist, dann kommen wir in ein paar Minuten rüber zu Ihnen und schauen mal kurz aus dem Buch. Ja, also lassen Sie es aber bitte nicht zu spät werden. Das war ein ereignisreicher Abend. Und ich glaube, ich bin bald müde. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Bis gleich. Geht aber rein. Die spinnt doch. Ja, aber mit der Wahrheit. Was? Ich glaube ihr jedes Wort. So. Ich werde dann somit fertig, Frau Niedermacher. Kann der Tote abtransportiert werden? Ja, wenn Dr. Martin nicht mehr braucht. Nein, nein, für mich gibt es nichts mehr zu tun. Die Todesursache ist ganz eindeutig. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Niedermacherin. Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Doktor. Wiedersehen. Überstürzter Flucht aus. Was Sie hier sehen, ist der Normalzustand eines Zimmers, das von einem 16-jährigen Mädchen aus bürgerlicher Familie bewohnt wird. Na, ich weiß nicht. Aber ich? Meine Töchter, die würden was erleben, wenn es bei denen so aussehen würde, mit 15. Da würde ich aber durchgreifen. Warten Sie ab, Gerrit. Warten Sie ab, bis es soweit ist. Was ist denn das hier? Alles Briefe von Ihrem Vater. Hier, ja, der ist nicht mal geöffnet. Stempel von gestern auf meine Liste. Mhm. Liebe Tochter, ich habe dir schon vor Wochen verboten, weiterhin Umgang zu haben mit dieser Bande von Halbstarken oder Rockern oder wie sie sich nennen, mit diesen Luzifers Lieblingen. Alberner Name übrigens. Ich habe dir strikt untersagt, die Lokale zu betreten, in denen Luzifers Lieblinge zu verkehren pflegen. Und ganz besonders habe ich dich vor dem Lokal Schwarze Treppe gewarnt. Von Frau Rosen weiß ich, dass dich die Möchtegern Luzifers weiterhin abholen, dass du sie zu Partys einlädst, dass du dich mit anderen Worten an meine ausdrücklichen Verbote nicht hältst. Ich ziehe daraus die Konsequenz. Verbote, die nicht befolgt werden, sind lächerlich. Ich hebe sie hiermit auf. Da ich meine geschäftlichen Reisen nicht absagen kann, mich andererseits dringend mit dir verständigen muss, möchte ich dich auf meine nächste dreiwöchige Reise mitnehmen, die uns nach Spanien, Irland und Italien führen wird. Naja. Ich komme morgen nur nach Hause, um dich abzuholen. In der Schule bist du schon schlecht genug, da werden 3 Wochen Abwesenheit kaum noch was verschlimmern. Vielleicht aber verbessern sie das Verhältnis zwischen uns beiden. Dein Vater. Tja, darüber wäre einiges anders gelaufen, wenn sie diesen Brief gelesen hätte. Tja, wahrscheinlich. Ach, bitte nehmen Sie alle Briefe mit, ja? Ja. So, ich schlage vor, wir gehen jetzt rüber zu Frau Rosen und überzeugen uns, was sie durch ihr Blumenfenster sehen kann. Ach, Gerrit, anschließend kennen Sie die Lokale durch, in denen sich uns die Versuche wie gewöhnlich treffen, ja? In Ordnung, Herr Marwan. So, ich werfe einen Blick in die Schwarze Treppe. Wir beide sollten uns gegen Mitternacht im Büro treffen, mit oder ohne Hügel. Ja, ich vermute ohne. Ja? Arbeitest du noch? Ich ja. Ich suche ein unglückliches kleines Mädchen, das seinen Vater totgeschlagen hat. Nee, ich habe keine Ahnung, wann ich dir das Auto zurückbringen kann. Ach, Verfolgungsjagden werden da kaum vorkommen. Ich werde öfter zwischen mir gehen. Hm. Liebst du mich noch? Mit Otze. Kommt auf die Perspektive an. Du, wenn es später wird, dann stelle ich dir das Auto vor die Tür, ja? Und Schlüssel werfe ich in den Briefkasten. Dann gehe ich rüber in meine Wohnung. Mal sehen. Aber kennst du ein Lokal Schwarze Treppe? Na, keine Sorge, Gerfried hat mir einen Schießeisen in die Tasche gesteckt. Ja, also bis später, Dicker. Oder bis morgen. Mach's gut. Also, diese schöne Maid, die zahlt mir jetzt gleich ein Bierchen, nicht wahr? Schöne Maid denkt ja gar nicht dran. Jetzt bin ich ein Liebling. Ah, die schöne Maid. Wo finde ich die Lieblinge? Miralstraße 7 in der Ruine. Also, Bier her. Ja. Endlich ein volles Fass. Die Charlottenburger Fass. Guten Abend. Ich suche ein Mädchen, das heißt Gisela Klemm. Habt ihr sie gesehen? Zigarette? Nee, danke. Komm, lasse. Vielleicht will sie später rauchen. Ja, wo ist sie? Habt ihr sie gesehen? Willst du sie versohlen, Mutter? Nein, ich muss sie mitnehmen. So. Auch wenn es ihr schlecht geht? Tja, was dann? Ich will sie sehen. Na ja, wenn sie die Gisela sehen will? Dann muss sie schon ein bisschen näher treten. Na ja, dann gehen wir. Wo ist denn das Vögelchen? Na Mutter, reingefallen, was? Wie lange bist du schon dabei? Fällt auf den ältesten Trick rein. Ja, jetzt wirst du schon ein bisschen bei uns bleiben müssen, Mutter. Inzwischen hätten wir ein paar Fragen. Erstmal Felsen. Ein Ballermann. Puh. Wer hat dir den Tipp gegeben, in die Admiral zu fahren? Jemand aus der schwarzen Treppe. Stimmt's? Ja, schon gut, wir würden mal was von dir hören, Mutter. Ja, ihr habt mich also reingelegt. Aber warum? Was sollen die Schau? Wir fragen, nicht du. Hör mal, Mutter, wir könnten dir auch ein bisschen Fleisch auf dem Gesicht schneiden. Dieser Film, der hier läuft. Guckt sie euch an. Schiss hat sie. Ja, wir auch. Ach, lass das. Na gut. Damit hat Chico also bewiesen, dass er keine Angst hat. Die Folgen sind klar. Es kostet ein paar Jahre. Um das zu verhindern, kann er mich jetzt abknallen. Das kostet ihn dann 20 Jahre. Und euch 10. Wegen Beihilfe. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Ich vergesse die ganze Sache hier. Das ist ein Vorschlag. Wenn ihr nicht Quatsch von mir, erfährt niemand was. In Ordnung. Ja, und was willst du dafür, Mutter? Gisela, was? Ja. Und dann ist Bert dran. Wieso? Wenn wir dich abknallen würden, Mutter, mit deiner eigenen Kanone, hätten wir Ruhe. Ja, sicher, 20 Jahre. Okay, okay, gib dir den Ballermann zurück und steck die Messer weg. Was ist mit Gisela? Western Krankenhaus. Hoffentlich. Also mal von Anfang an. Ja, also die wollte zu uns gehören. Vor ein paar Monaten hat sie Bert kennengelernt, im Eiscafé vor ihrer Schule. Bei uns ist es so. Also ein Mädchen, die zur Gruppe gehören will, Also die muss mit jedem von uns mal gebumst haben. Genau. Wie viele seid ihr? 17. Und 11 Pfannen. Pfannen? Mädchen, Mutter. Mädchen. Wisst ihr, wie alt Gisela ist? Hm. Ah, doch. Die wollte ja auch erst nicht. Die mochte bloß den Bert. Aber die wollte unbedingt dazugehören. Und da hat es vor 2 Wochen gemacht. Alle auf einmal? An 3 Abenden. Und? Na, was und? Die wollte sein wie Bert, aber die ist nicht wie Bert. Das haben wir ja gestern auch klar gemacht, verstehst du? Obwohl sie jetzt dazugehört? Bert ist ADW. Wie du. Und wie die anderen. Chico, ich hab dich schon mal gefragt. Was heißt das, ADW? Na, aus der Witte. Aus Wittenau. Bonnies Rentsch, kapiert? Wo du nur hinkommst, wenn du schon mit 12 eine echte Meise hast. 7 von uns sind ADW und 3 Mädchen, damit du klar siehst. Die anderen sind bloß Mitmacher und die sind sowieso viel jünger. Die sind alle über 20. Gisela wollte also auch ADW sein. Na Logo. Ja, also, der Bert war mit der Gisela heute Abend verabredet. Und die wollte nachts mit ihm auf den Schlachtensee laufen. Ja. Romantisch, Vollmond und so. Ja, die wollten halt alleine machen. Und danach wollten sie zu Bert auf die Bude. Naja, also er sitzt auf dem Ofen, sie steigt gerade hoch und er sagt, ich hab meinen Alten um mir nicht. Mhm. Und jetzt sagt die einfach so zu Bert. Dann ist der Bert natürlich ausgeflippt. Oh. Ja, und dann hat er sie runtergeschmissen vom Ofen, hat sie angebrüllt. Wie sie sich das gefälligst denkt, wo er noch unter Aufsicht ist. Und da sagt die ihm, dann komm ich eben in Erziehungsheim. Und wenn du nicht mehr unter Aufsicht bist, bring da aus, dann bin ich auch ADW und komm ich zu dir. Na so ungefähr. Ja, der Bert war sauer. Na, hat er den Stoß gegeben, wie sie wieder aufsteigen wollte und wollte weg von hier. Und da hat er gesehen, dass die so hingeschlagen ist und so komisch liegen blieb, war mit verdrehtem Kopf und so. Ja, und na, da hat er gesehen, die hat sich die Klinik gebrochen. War. Hey, Alter, warum verpfeifst du jetzt den Bert? Ja, und uns? Ja, Mensch, Mann, ist dir nicht aufgefallen, dass wir in der Scheiße sitzen? Und bloß die kann uns danach rausholen. Ach, auf einmal. Ja, Mensch, wenn euch das nicht passt, dann legt sie da um. Mein Fehler, ihr die Kanone zurückzugeben. Mensch, da hast du meine Kanone. Danke. Dem Bert brannte also die Sicherung durch. Er holt sich den ersten BMW, der vor so einer Villa steht, und lädt sich Gisela hinten rein und lässt seinen Ofen stehen und rast mit dem BMW und der Gisela hierher. Hierher? Na klar, hierher. Wir haben jeden Tag einen anderen Treffpunkt. Da haben wir gemerkt, die rührt sich noch, weil die stöhnt. Na, also ist er los mit ihr. Und der Käse, der war auch hier mit dabei, ist mit seinem Ofen hinterher. Der Bert wollte den BMW mit der Gisela vors Westend stellen, Alarm klingeln und mit dem Käse zum Schlachtensee zurück, um seinen Ofen da wieder abzuholen. Mhm. Und wann war er mit der Gisela hier? Ja, ein paar Minuten, bevor du hier lang kamst, sind der Bert, der Käse und die halbtote Pfanne hier abgehauen. Und die anderen von uns sind in die Lokale, wo man immer Rocker trifft, um die Bullen abzulenken. Denn wir dachten uns, jetzt geht das los. Ja? Wenn die den toten Alten finden, dann suchen sie gleich nach Gisela und da werden sie bei uns anfangen. Das ist der Logo, wa? Genau. So, und der Chico und der Heinz, der Achim und Icke, wir sind hier geblieben, noch falls jemand von Bullen hier langkommt. Na, um die irgendwie abzulenken, kapiert? Na, ist euch auch gelungen. So. Jetzt hört mal zu. Ich vergesse, was hier passiert ist. Ich vergesse, dass ich Messer gesehen habe. Und wenn alles stimmt, was du gesagt hast, dann will ich versuchen, für den Bert was zu tun. Aber ich will euch was sagen. Ihr sitzt wirklich unheimlich in der Scheiße. Ja, es wäre besser, ihr kommt auch mit der anderen Sache rüber, mit dem Maskierten. Na schön. Dann werde ich euch die Geschichte erzählen. Also. Vielleicht habt ihr euch schon lange für die Maskierten interessiert. Ja, vielleicht war es auch bloß ein Zufall. Jedenfalls vor so ungefähr 2 Wochen seid ihr dahinter gekommen, dass sich sonntags und mittwochs im Charlottenburger Fass die Maskierten treffen. Und seitdem kurft ihr an diesen Tagen in der Gegend rum und versucht über den Wirt an die Maskierten ranzukommen. Ihr wollt Geld rausschlagen. Vielleicht habt ihr vorhin Mittag sogar gesehen, wie die Maskierten nachts mit Brücken über die Kantstraße gezogen sind. Jedenfalls hat Chico eine der Masken gefunden. Ja, und zwar auf dem Weg runter zum Lietzensee. Stimmt's, Chico? Ja. Ihr habt dann dem Wirt vom Fass erklärt, dass ihr Geld haben wollt. Und dass ihr seinen Laden hochgehen lasst, wenn er nicht zahlt. Stimmt's? Und weil er nicht zahlte, wolltet ihr vorgestern vor seinem Lokal hupen, wie die Maskierten immer hupen. Und wenn man euch nicht festgenommen hätte, hättet ihr das Fass umgekrempelt. Mhm. Und dasselbe habt ihr vorgehabt für morgen. So lange, bis der Wirt Geld rausgerückt hätte. Denn an die Maskierten direkt, da wollt ihr euch nicht ranmachen. Über den Wirt, das schien euch leichter. Mhm. Ja. Der Wirt hält nicht mehr lange dicht bei unseren Verhören. Irgendwann wird er erzählen, was ich euch eben erzählt habe. Und dann seid ihr wegen versuchter Erpressung dran. Hey, hey, hey, hey. Ich habe euch gestern gewarnt. Ja? Mann. Aber vielleicht wisst ihr was, was euch aus der Scheiße raushelfen könnte. Was auch uns weiterhilft. Das ist ein Geschäft, ja? Wir und den Bullen helfen. Ganz schön clever, die Mutter. Ja. Wenn ich clever wäre, wäre ich jetzt nicht hier und ihr auch nicht. Ihr werdet noch in der Gotauer Straße, klar? Ah, ist ja gut, also. Hinter dem Fass ist ein Hof mit einer Garage und in der Garage muss innen drin noch eine Tür sein. Langset. Ja. So, jetzt möchte ich telefonieren. Ich will wissen, was aus Gisela geworden ist. Ihr doch wohl auch. Ja, Logo. Oder? Gemacht, Mutter. Los, mal, komm mit. Ledermacherin, na endlich. Ich hab schon Sorgen. Ja, wir haben Gisela, Schädelbasisbruch. Wir wissen noch nicht, wie er zustande kam. Das Mädchen lag in einem gestohlenen Auto vor dem Westernkrankenhaus. Jemand hat geklingelt und ist abgehauen. Nee. Endgültige Diagnose morgen. Sieht nicht gut aus. Ja, Doris und Zobel. Sie haben im Hof vom Charlottenburger Fass eine Garage gefunden. Und in der Garage eine Tür. Ledermacherin, noch was. Frau Michelsen hat angerufen. 9 Herren und 5 Damen aus dem Altenheim sind heute früher aus dem Haus gegangen und nicht zurückgekehrt. Frau Michelsen ist außer sich. Ja. Und aus Tegel wurden wir benachrichtigt, dass ein Herr Bockelmann in Begleitung einiger weiterer Herrschaften heute Abend nach Mallorca geflogen ist. Nee, da eine offizielle Sperre nicht angeordnet war, hat man sie passieren lassen, nicht? Ja. Gut, Lena, mach rein. Also wir treffen uns in einer Viertelstunde in der Garage, ja? Okay. gehört. Er kann es euch erzählen. Sieht so aus, als könntet ihr was tun. Ja, ja. Gisela ist doch Gruppenmitglied, ne? Kein Schweiß, Mutter, ja. Zwar nicht ADW, aber immerhin 17 Mal geprüft, oder? Die hat euch nötig. Nicht so viel Schmalz, Mutter. Und nicht nur jetzt hat sie euch nötig. Schon kapiert, Mutter, schon kapiert. In der Garage vom Charlottenburger Fass stand ein alter Ford. Und hinter dem Ford war die kleine Tür. Von dort führte eine Treppe hinunter in eine Art Souterrainwohnung. Zwei überraschend große Räume. Einer als Wohnzimmer eingerichtet, mit einem riesigen Tisch, vielen Sesseln, Stühlen, weichen Bänken. Der andere als Schlafzimmer mit einer sehr breiten, weichen Couch und viel rotem Samt. Dazu eine kleine, sehr modern eingerichtete Küche. Vorräte im Eisschrank, Lachs, Kaviar, Champagner. Neben dem Herd Gewürze aller Art. Überall an den Wänden Farbfotos von Mittelmeerlandschaften. Meer, Sonne, Zypressen, Weinberge, Zitronenbäume, Ölbäume. Hinter dem Foto einer Spanierin ein Tresor. Es war Gerfried gelungen, einen Spezialisten aus dem Bett zu holen. Und der Spezialist hatte den Tresor gegen 2 Uhr morgens geöffnet. Karnevalsmasken. Nichts als Karnevalsmasken. Ihr Geld, das haben sie auf die Bank gelegt. Wie ordentliche Bürger das tun, Gerfried. Hier haben sie also gesessen, um zu fressen und zu saufen. Und zu kochen. Und hier auf der Couch, was haben sie da gemacht? Ja, das ist doch wohl so eine Art Chambre-Séparé gewesen, oder? Ja. Und während des Fressens und Saufens, da verschwand eben gelegentlich ein paar von knackigen Mit-70ern hierher. Und dann, also, dann ging's los. Ich weiß nicht, ich finde es doch sehr degutant. Ja, vielleicht haben sie auch bloß hier gesessen, um unbeobachtet Händchen zu halten. Besser, wir warten mit unserem Urteil, bis wir ebenfalls 70 sind. Ja, also, mach's mal gut, meine Schöne. Mach's gut, Dicker. Du machst's gut. Fliegst in den Frühling. Ein Bockelmannsfrühling. Ja. Tschüss, du. Tschüss. Wohl. Ich war Richter. Und außerdem haben Sie im Ausland keine Befugnis, jemand festzunehmen. Kommen Sie doch, es ist so schön warm auf der Terrasse. Hören Sie sich an, was ich zu sagen habe. Ich habe alles auf Tonband gesprochen. Bitte, mein Kind, so, machen Sie es sich bequem. Cognac. Und hier stelle ich das Tonband neben Sie. So. Willkommen also. Sie haben sich wirklich beeilt? Eine Frage zuvor. Was heißt Ozel? Das haben wir nicht rausbekommen. Organisation zur Erhöhung des Lebensgefühls. Und ich kann Ihnen versichern, mein Kind, wir haben unser Lebensgefühl erhöht. So, hören Sie zu. In der Erwartung, dass die generelle Unfähigkeit und Fantasielosigkeit der Kriminalpolizei keine hundertprozentige Gewähr dagegen bietet, dass nicht doch der eine oder andere Beamte sich für die Organisation zur Erhöhung des Lebensgefühls zu interessieren beginnt. Als ich das sprach, wusste ich noch nicht, dass eine so reizende Dame die Ozeanuntersuchungen verantwortlich leiten würde. Prost, mein Kind. Prost. Auf Ihr Wohl. Tatsächlich fing ich mit diesem Tonband in der Nacht des plötzlichen Todes von Hermann Böckner an. Hier einige Erklärungen und Hinweise zu unserer Tätigkeit und zum Tod von